Alles klar. Alright, was geht ab, was geht ab, was geht ab? Was geht ab? Hau Hä? den T-Pain mal Wir rein. sind Ab hier dem beim T-Pain geht's los. Hey. Yo. Hey. Haha. Mr. Rocker Redford, wie geht's dir? Mr. Crazy Christ. Mir geht's gut und dir? Ja, super, alles cool. Wir schreiben heute was? Samstag, den 10.11. Ja, das ist irrelevant, weil wir veröffentlichen das ja wann anders. Aber heute Ja, ist Samstag, der heute 10. ist November. Samstag. Genau, ja. Ja, morgen beginnt die Narrenzeit im Rheinland. Morgen ist Boah, der furchtbar. Stimmt, du 11.11. bist ja hier, Bonn, Ja, ne? ich werde auch unweigerlich damit konfrontiert werden. Das wird ja Keine auch schon Chance, da heftig dann. auszuweichen, oder? Naja, überhaupt keine Boah, Chance, ich ja. find's furchtbar. Es ist Ja. echt diese ganzen Maskenbälle und so ein Shit. Ja, so chillig wie es Rheinland ist, die Zeit wird schlimm. Ja, absolut. Die geht auch so irgendwie bis Februar, gell? Ja, genau, Die flippen jetzt. bis dann halt auch in Hessen quasi der Karneval dann ankommt, ja. Naja, nee. Nee, da habe ich gut und gern nichts mehr zu tun. So, ich mag Ja. Halloween. Halloween gerade fand ich cool. Wir machen immer Halloween-Party. Aber nee, Fasching ist irgendwie eine andere Kultur und davon möchte ich mich an dieser Stelle gerne distanzieren. Ja, ich habe auch keinen Bock drauf. Yeah, alright. Was geht? So, du hast die Liste, du hast die Agenda. Ich habe mir nichts Ich habe eine aufgeschrieben. Agiste, eine Agista, Agiste, ja, eine Legende, eine eine Legende. Lage, eine Eine Laguste. Laguste, ein Latif Ja, wir wollten erstmal den Leuten beibringen, was wir hier überhaupt machen, wer wir überhaupt sind. Ich fange kurz an, ich stelle mich vor. Mein Name ist Fabi, ich bin der Kreis, ich sprühe. Ich sprühe seit Lagusta. 10 Jahren. Und ich und der Bijan, wir machen hier einen Podcast. Und zwar wollen wir hier ganz viel über Graffiti sprechen. Wir nehmen Graffiti von A bis Z durcheinander, auseinander, durcheinander. Und haben, glaube ich, ganz viel zu sprechen, ganz viel zu erzählen, irgendwie von uns. Und ja, und du bist der? Ja, wie der gute Fabi gerade schon gesagt hat, ich bin der Bijan, aka Rocker Redford, aka Rocker Reddington, aka Rocker Downey Jr. und so weiter und so weiter. Genau, ich sprühe jetzt auch seit 11 Jahren. Nee, aber ich befasse mich mit Graffiti seit 11 Jahren, seit ziemlich genau 10 sprühe ich auch. Und ja, wie du schon gesagt hast, Graffiti wird hier das Main Theme sein. Also wir werden hier hauptsächlich darüber reden. Und ja, ich freue mich. Ich mich auch, Mann. Ich hab echt auch Lust, das Ganze mit dir hier zu machen. Wir können ja mal kurz auch erzählen, warum wir zwei hier sitzen und das machen und nicht irgendjemand anders und warum oder woher wir uns kennen. Ja, original. Also, wir kennen uns ja auch seit 10 Jahren, soweit ich Ja, weiß. ungefähr, ja doch. So Skaten Und wir hatten es ja damals. letztens erst davon, vom Skaten, genau. Durch das Skaten haben wir uns zum ersten Mal, sind wir uns begegnet. Ich sag mal, Ja, dadurch auf jeden kennen wir Fall. Da uns hatte ich nicht, noch dadurch nichts sind wir mit uns dir zu tun. begegnet. So. Ich habe dich zwar damals gefilmt, so, weil ich die ganzen Videos immer gemacht habe, Genau. wie du dich auch immer hart zerlegt hast. Damals Ja. noch voll den Baggy-Look gehabt, so übelster Hip-Hopper. Übelster Hip-Hopper. Übelster Hip-Hopper. Aber Also, echt fresh so. Und ja, und du warst eh immer so schon im Mittelpunkt, wie immer, wie heute auch. Ja, Ja, genau, witzig. Dazu da kann ich haben wir uns gleich. kennengelernt. Dazu kann ich gleich eine Anekdote zum heutigen Tag sogar erzählen. Zum heutigen Tag, gell? Ja, nee, aber da haben wir uns damals kennengelernt. Genau. Und dann kurze Zeit später haben wir uns wieder durchs Sprühen vereinigt. Gell? Wir hatten uns dann kurz irgendwie nichts miteinander zu tun und dann auf einmal immer so nachts Bilder, damals auch noch so auf diesem Style-File-Portal, gell? Oder Street-File. Streetfire. Ja, hatten wir da auch Kontakt? Streetfile. Das weiß ich gar nicht. Ja, auf jeden Fall. Nee, vielleicht nicht Kontakt, aber da wurden halt immer so von so Möchtegern-Fotografen die ganzen Bilder hochgeladen Ach und da habe so, ich dann immer im Prinzip eure Bilder so von dir und dem anderen Crew-Kollegen von damals gesehen und dann auch immer so diese Grüßungen zu unserer Crew und wir dann zu euch und so. ja, genau. Eigentlich noch gar nicht viel miteinander zu tun gehabt, aber irgendwie schon immer die Sachen fresh gefunden. Und dann durch ja, unseren guten alten Kollegen Laurin. Ja. Ist sozusagen mein Graffiti-Mentor, muss ich auch an der Stelle sagen. So, der hat mich immer mit rausgenommen, immer gepusht und danke an dieser Stelle, Laurin. Auf jeden Ja. Fall, ja, der hat uns so dann ein bisschen wieder zusammengebracht und seitdem würde ich sagen, ja, stetiger Kontakt. Was haben wir noch so alles? Wir haben viel Wir haben zusammen gemacht, viel gell? gemacht. Ja, also das war ja die Zeit, es waren quasi zwei Crews aus umliegende Gegenden Frankfurt-Offenbach, so, die halt zur selben Zeit dasselbe gemacht haben. Ja. Da ist man ja zwangsläufig aufeinander gestoßen und ja, das hat sich dann eigentlich bis 2013 einfach so durchgezogen, dass man hier mal Hallmalen war, hier mal nochmal eine Action gemacht hat, hier mal irgendwie eine Party machen, hier mal Handkiss mit Musik oder so, was übrigens eine Partyreihe ist, Insider und so, du weißt. Können wir irgendwann mal drauf zukommen. Aber so haben wir dann einfach die Freizeit auch miteinander verbracht. Und dann 2013 haben wir zusammen gearbeitet. Ja, ich wollte gerade sagen, 2013 haben wir dann gearbeitet. Genau, wir waren bei der Burrito-Bande. Für die, die es nicht kennen, Foodtruck-Unternehmen aus Frankfurt. Es war damals so ein echt frisch gebackenes Startup, hat mega Bock gemacht. Ich war im Prinzip so von den ganzen Leuten, von den ganzen Jungs auch der Erste und habe echt alle Freunde dahergeholt, irgendwie den irgendwie so ein paar Jobs vermittelt und am Ende bestimmt 10, 12 Leute da gewesen, alles Freunde, war echt geil, so gehst da morgens hin, triffst nur Atzen irgendwie. Mit dem einen habe ich zusammen gewohnt, mit hier Bijan immer im Sprühen gewesen und so, also das war auf jeden Fall cool. Es waren auch 3 Jahre, gell, bis ich dann gegangen bin. Das waren 3 Jahre, bis du gegangen bist, ja, ich war 2 Jahre länger dann da. Ja, krass, Mann. Ja, Mann. Ja. Ja, von aber daher auf allen Ebenen im Prinzip bis auf der sexuellen schon miteinander zu tun gehabt, würde ich mal behaupten. Auf der sexuellen hatten wir auch schon miteinander zu tun. Hatten wir, dann war ich sau besoffen. Nee, chill, das will ich klarstellen. Ich glaube, du flunkerst. Mm-mm. Was trinkst das du die ganze Zeit für einen scheiß Tee? Bist du krank oder was? Nein, aber es ist lecker und es ist warm. Okay. Ja, das hat das geprägt, das finde ich ja noch viel obszöner. Ja, ja. Das verfolgt mich, Alter. Das verfolgt mich. Ja, meine Anekdote zum heutigen Tag, weil du vorhin schon meintest, dass ich immer, wie hast du es gesagt, der Witzige? Im Mittelpunkt. Oder, Mittelpunkt, genau. Ich habe heute ein Klassentreffen und ich war eben damals auch Klassensprecher und auch Schulsprecher. Mhm. Und da war ich halt... Fabian. Ja, typisch, gell? Das ist auch typisch für mich. Aber Dings, ich habe das Schulsprecher-Ding habe ich auf jeden Fall nur gemacht, weil ich wusste von den davorigen Schulsprechern, dass man da halt mega viel Freizeit hat. So, man kann sich die ganze Zeit irgendwie rausnehmen, zu sagen, ja, ich muss in den SV-Raum, ich muss SV organisieren, ich muss hier und da was machen. Ich war auch teilweise mal so mega platt und das war nur im Prinzip aus dem Hintergrund, dass ich dann weniger Unterrichtszeit habe und mehr Zeit mich irgendwie auf meine berufliche Laufbahn vorzubereiten, nenne ich es heute. Und da gehe ich heute Abend hin und es wird bestimmt sauwitzig. Die Klasse ist vor 10 Jahren, haben wir unseren Abschluss, war damals noch der Realschulabschluss, den wir da gemacht haben auf der Schule. Und da ist heute Abend Klassentreffen, wird bestimmt mega witzig. Und da freue ich mich drauf. Was machst du heute noch? Boah, also ich, was mache ich heute noch? Ich werde auf jeden Fall später nochmal die Bude aufräumen. Morgen kommt meine Familie mich besuchen. Ah, cool. Und hier sind Sachen, die sind schon längst überfällig, Alter. So einmal durchsaugen, mal mein Kleiderschrank ist quasi auf meinem Bett gerade, der muss mal eingeräumt werden. Wäsche hochholen. Hast du einen Kleiderstuhl oder hast du ein Kleiderbett? Weil ich bin auch das Kleiderbett. Ich hab einen Kleider-Kallax-Schrank eigentlich. Ja, gut, aber nee, ich meine so halt, viele Leute haben doch immer so diesen typischen Stuhl. Ja, nee, den habe ich nicht, weil ich nutze meinen Schreibtisch tatsächlich auch zum Arbeiten. Ich habe gar keinen Schreibtisch. Ja, und ich habe quasi ein Kleiderfußende beim Bett so. Ja, gut, und dann, falls du abends irgendwie zu faul bist, einfach Beine einziehen und trotzdem. Ja, das ist schlau. So habe ich es noch nie gesehen. Ich schwerf's immer komplett aufs Bett. Ja, da muss man immer noch was machen, so. Und dann ist nur noch mehr Unordnung. Ich habe am Bett unten habe ich so eine Fläche, da kann man Decken reinstopfen. Da stopfe ich halt jetzt gerade Klamotten rein, so. Schlau. Ja, wir machen jetzt, du kennst ja unsere Wohnung und wir machen jetzt aus den 2 Zimmern im Prinzip 1 und ein Zimmer wird dann zum Kleiderschrank. So, weil wir haben einfach so viel Klamotten und deswegen fusionieren wir das irgendwann mal jetzt demnächst. Ja. Naja, lass uns weiter über Graffiti sprechen. Ja. Was steht auf der Agenda? Ich gucke gerade mal, was wir uns überlegt haben für heute. Lass uns doch... Achso, wir waren eigentlich noch gar nicht mit unserer Geschichte zu Ende so, weil wir haben zusammen gearbeitet, ja. Das hat dann ist dann geendet, 2015 ist das geendet, dass wir zusammengearbeitet haben. Ja, Anfang 2016 habe ich dann. Ach so, war Job. Das dann doch? Ja, okay, dann Anfang 2016, okay. Ach stimmt, wir haben ja schon Ende 2018. Genau, und aber 2014 haben wir ja dann noch die Crew gegründet, die DKN-Crew. Die so. DKN-Crew. Für alle Leute, die sich immer fragen, wollen wir das sagen, was DKN bedeutet? Klar. Ja. Ja, locker. Wir waren damals bei mir noch in der alten WG und haben eben diese besagte DKN-Crew gegründet. Und wir haben die ganze Zeit Telly Tells gehört, gell? Ich glaube, Davo war die ganze Zeit auf dem Telly-Film. Der W.O. Ja. Genau, der W.O. Und das war dann halt immer diese deftige Knospen. Und halt deftige Knospen war dann irgendwie die DKN-Crew. Und genau. Wir haben noch ganz viele andere nette Bezeichnungen für den Crew-Namen. Das werden wir bestimmt im Laufe der Podcasts alle mal auftischen. Ja, da habe ich echt, können wir mal ein Special draus machen. Können wir mal ein Special? Ja, nee, das werden wir auf jeden Fall machen. Naja, auf jeden Fall, genau, da haben wir die Crew gegründet. Erst zu viert, jetzt mittlerweile sind wir zu sechs. Wir haben noch zwei neue dazu bekommen sozusagen. Also alte Gesichter, aber die dann auch irgendwie gesagt haben, okay. Gut, der eine war komplett neu und der andere ist halt so On-Off-Member sozusagen. On-Off, safe. Genau, aber der Kern besteht aus drei Leuten, würde ich behaupten. Nee, aus vier Leuten. Sorry. Na ja, locker vier Leute. Ja, vier locker. Auf jeden Fall. Ja, der andere, ja. Er weiß selber. Seitdem, sind wir auch gut am Start. Wir haben auf jeden Fall Frankfurt am Ratswegkreisel. Das ist so unsere Homebase Hall. Da haben wir gerade 2014, 2015 haben wir echt alles gemalt. So vom Style mal ganz abgesehen, so, aber wir waren, glaube ich, die aktivste Crew im Umkreis, im Großraum Frankfurt, würde ich mal sagen. Würde ich auch behaupten. Wir haben so viel gemalt, bei Wind und Wetter. Und vor allem Newcomer, würde ich mal behaupten. Also ja, Newcomer-Crew auf jeden Fall. Safe. Jung und hungrig. Ja, absolut, ey. War noch damals dann auf jeder Jam. Aber das machen wir ja heute auch noch. So. Ja, im Grunde machen wir das heute auch noch. Ja. Im Grunde. Nur mit mehr Skills. Sagst du. Eigentlich nee. Stinkt, ich weiß. Aber man hat natürlich auch Verbesserungen. Klar, absolut, deutlich absolut. Kann man erkennen, kriegt man ja auch von anderen gesagt. Also daher kann man sich das deutlich auch rausnehmen. Ich weiß noch, gerade du warst ja gar kein Hallmaler. Du warst ja eigentlich immer nur auf illegal getrimmt. Und war witzig, dich das erste Mal so beim Hallmalen zu beobachten. War es immer saueilig. Bist du heute immer noch der Schnellste eigentlich, außer du säufst die ganze Zeit. aber das war anfangs immer ganz witzig, so deine Rocker-Dinger, weil die halt auch irgendwie für mich anfangs so nichts mit Hallmalen. Hallmalen war für mich halt immer so richtig viel Mühe geben und richtig schön aufwendig. So die Dinger, die man im Prinzip nachts ohne Licht nicht hinkriegt, macht man dann tagsüber und du hast aber im Prinzip Hall gemalt, wie du nachts malst. Und das fand ich anfangs irritierend. ja. Und heute, wo ich halt einfach auch ein bisschen weiter in meiner Graffiti-Erkenntnis bin, finde ich ziemlich geil, was du machst. Ja, das war ganz nicht alles, beruhig dich mal, okay? Beruhig dich mal. Ja, danke. Ja. Kussi. Schatzi. Schatzi. Gut, ja, also das war eigentlich jetzt unsere Story. Heute sind wir hier, wir haben so viel erlebt und kennen uns so lange, deswegen machen wir jetzt einen Podcast und reden über all das und reden über Graffiti und vermissen das, dass das kein anderer tut und deswegen haben wir uns das zur Aufgabe gemacht, das zu tun. Ja. Oder? Hörst du auch so gerne Podcasts? Ich höre sehr gerne Podcasts. Ich auch. Ich höre so gerne Podcasts. Und deswegen finde ich es interessant, jetzt mal in der anderen Haut zu stecken. Ja. Und bin gespannt, wie das Ganze hier läuft, ob man sich das am Ende geben kann. Aber ich glaube, wir haben auf jeden Fall genug zu besprechen. Ich würde auch einfach mal sagen, erzähl doch mal, wer ist momentan so dein Sprayer of the Day, mein Sprayer on my mind. Sprayer on your mind, ja. Sprayer on my mind. Ich hatte, als wir das letzte Mal gesprochen hatten, hatte ich jemanden gesagt. Wollen wir das mal kurz, lass das mal kurz erzählen. Wir haben letzte Woche, haben Bijan und ich sozusagen eine Demo gespielt von dem Ganzen hier. Wir haben es war das allererste Mal, dass wir einen Podcast gemacht haben und haben das dann im Prinzip an ausgewählte Freunde, Bekannte, Familie geschickt und die um Feedback gebeten. Danke auch an der Stelle dafür, es war mega informativ, echt von allen Seiten irgendwie Do's und Don'ts bekommen und Props und hier und da und echt cool. Und von daher, das ist so heute dann unsere erste echte Sendung. Real Sendung. Das ist jetzt der Real Take, One Take Wonder. Was geht ab? Was geht ab? Ja, genau. Genau, und beim letzten Mal hatte ich einen Sprayer gesagt, weil du mich nach einem gefragt hast, aber es geht nicht. Ich kann nicht nur einen nennen. Es sind so viele. Okay, dann machen wir es, dann teilen wir es auf. Ich meine, wir haben ja auch jedes, wir können das ja dann auf, im Prinzip auf jede Sendung, die wir machen, fortführen. Wir sagen in jeder Sendung einfach Sprayer und man on my mind und da kannst du halt. Ja, stimmt, das ist ganz gut. Ja, ja. Gut, also wenn ich schließe jetzt die Augen und der erste, der mir in den Sinn kommt, den nenne ich. Aha. Okay, warte ganz kurz. Jetzt muss ich mal ganz kurz klarkommen. Heute ist es nämlich Paut. Paut Spencer. Paut Spencer. Toller Sprüher. Ja, echt sehr, so sehr, sehr cooler Mann. Zeug. Du kennst den, gell? Ihr habt schon mal zusammen, glaube ich, was gemacht? Wir schreiben, nee, gemacht haben wir tatsächlich noch nichts. Nee. Wir wollen die ganze Zeit, unbedingt, aber wir kriegen es beide nicht gebacken, so, weil er hat zu tun, ich habe zu tun. Ja. Jetzt ist das Wetter langsam Krise, aber wir wollten uns im November eigentlich nochmal treffen und eine Wand machen. Ich habe ihn in Italien auf einem Jam kennengelernt, habe auch davor schon mit ihm geschrieben, weil ich ja hier in die Gegend gezogen bin. Er wohnt ja nicht so weit weg von hier. Von Bonn, das ist mein Standpunkt gerade. Und seitdem verfolge ich ihn, er verfolgt mich. Wir sind im Schriftverkehr so und ja, guter Mann, gutes Zeug, kann man also sich das reinziehen. Zeug ist echt abgefahren. Ja. Grafik. Sehr, sehr fresh, sehr, also, grafisch, genau. Ja. Teilweise denke ich mir, ey, also, weiß nicht, genau, zu grafisch. Also nicht zu grafisch, sondern so grafisch. Und ich denke mir, der klebt es bestimmt ab, aber der klebt es nicht ab. Ich glaube tatsächlich auch, dass er nicht abklebt. Er klebt es nicht ab. Ich glaube, ich kenne ihn selber nicht und will jetzt hier keine Halbwahrheiten verbreiten, aber ich glaube, der Typ ist so real und wenn wir gemalt haben, dann weiß ich mehr. Dann kannst du das Geheimnis lüften, ob der Paul abklebt. An der Stelle auf jeden Fall Grüße gehen raus. Ja. Gute Wahl. Wen habe ich gerade, warte, on my mind, Augen zu, der Spade. Spade auf jeden Fall. Ja, Gude. Spade. Ja, Gude, Mann. Ich habe gerade, weil ich vorhin diese Story, diese Behinderte vom Zähneputzen von dem. Ja, habe ich auch gesehen. Aber da war ja irgendwie letzte Woche der Trouble mit seinem Account und bla, und da hatte ich mal wieder ein bisschen Zeit auf seinem Profil verbracht und der hatte ja auch damals so einen Namenswechsel und ich fand damals eben den Namen schon geil, kannte den aber da noch nicht persönlich und jetzt eben unter Spade haben wir uns auch mal kennengelernt über ein Kollege und witziger Dude auf jeden Fall, würde mich freuen, mit dem auch irgendwann mal was zu machen, aber an der Stelle auf jeden Fall Spade on my mind. Spade on my mind, ja. Und weiter? Und weiter. Hättest du so auch einen All-Time-Favorite-Sprüher, den du benennen könntest? So? Ein All-Time-Favorite, All-Time, so der eigentlich immer krass ist. Immer krass und den du auch eigentlich schon immer gefeiert hast? Ja, das ist Giroux. Giroux? Ja, Giroux habe ich schon immer gefeiert eigentlich, ja. Ja. Kennst du Giroux? Du kennst Giroux, oder? Nee. Wie? Natürlich kennst du Giroux. Musst du kennen. Was. Soll ich kurz mal... Ja, ich kannst dir mal, nebenbei. Kannst du mal gucken. Eine Anekdote. Wie schreibt man den? J-E-R-O-O. Giroux. Oh, ja, doch, klar. Ja. Erinnert mich stark an, wie heißt der, der ist kürzlich an Krebs gestorben, auch echt krasse Legende, dieser Erasek, wer war das nochmal? Kanada oder was? Kanadier? War das da einer? Na, ich weiß ich nicht, war es ein Kanadier? Ich weiß es nicht, wer ist denn kürzlich an Krebs gestorben? Ich weiß es auch. Ist jetzt auch schon wieder ein bisschen länger her so, aber noch dieses Jahr auf jeden Fall. Dieser Acid Collapse. Ach so, okay, krass. Oh, ist irgendwie voll an mir vorbeigegangen, habe ich nicht mitbekommen. Ja, der ist an Krebs gestorben. Und, boah, krass, okay. Und gib dir mal die Sachen von dem. Auf jeden Fall, finde ich, geht das beides in eine Richtung. Also auch die Leute, die jetzt nicht so wie ich unterwegs sind und so total die, ich weiß nicht, ich kenne irgendwie niemanden. Ich kenne nur die Leute, die ich so auf dem Schirm habe, aber wenn mich immer jemand fragt, kennst du den? Ich muss immer erstmal checken. So. Am Ende kenne ich ihn wahrscheinlich, weil ich ihn auf irgendwo auf Instagram so, aber ich habe das alles nicht immer so auf dem Schirm. Ja, mir geht das auch so. Aber ich würde sagen, die Leute, die das sehen, die geben mir recht, wenn ich sage, das hat beides irgendwie ähnliche Züge. Aber sehr fresh auf jeden Fall. Bei mir ist es, glaube ich, echt sauschwer zu sagen, wer so der All-Time-Favorite-Sprayer ist. Also, echt schwierig. Wenn ich echt eine ganz lange Zeit, auch so in meinen jungen Jahren, ziemlich geil fand, war der Mobar. Mhm. Mobar, kennst du bestimmt? Ja, klar, den kenne ich auf jeden locker. Fall. Und so, das fand ich immer ganz geil, weil der einfach so mega den Flow und auch so Cap-Handling und immer ganz geil. Aber ich glaube, den würde ich nicht so weit gehen, dass ich sage, das ist so mein All-Time-Favorite. Mhm. Ich könnte es auch jetzt gar nicht, ich könnte es nicht sagen. Mal kurz off-topic, eben das Geräusch, das hast du mit deinem Mund gemacht, oder? Du hast nicht ins Mikrofon gefurzt, oder? Das ist mein Stuhl. Ich habe hier so diese typischen Schalenstühle, kennst du die? Klar, mit diesen schräg stehenden Beinen und dann so komisch verkreuzt unten noch. Kennst du auf jeden Fall. Okay, und ja, diese Schalen, die muss man immer festziehen und die knatschen so. Entschuldigt, das wird an der Stelle. Alles klar. Aber ich sag mal so, ich werde es ehrlich zugeben, wenn ich mal furze, okay? Okay. Ich zelebriere das dann. Ja, ich auch. Ich sag dann auch original. Ja. Machen wir dann und dann furzen wir? Ja, das ist obszön. Das ist ja, obszön. Aber das finde ich. Ich glaube, naja. Es fallen die Feste, wie die kommen, wie sie kommen. Man feiert die Feste, wie sie fallen. Genau so. Und das mal wir feiern die Feste, wie sie feiern. Ja, genau, feier. Feier, wie ich feier. Feier, feier, Baby, feier. Mhm. Ja, deftige Knospen, auf jeden Fall geil. Hast du jetzt einen All-Time-Favorite? Irgendwie kriegst du noch einen zusammen? Oder? Nee, ich will mich da jetzt nicht direkt irgendwie drauf festlegen. Das würde ich vielleicht im Nachhinein in irgendwelchen späteren Episoden wieder revidieren. Von daher würde ich einfach mal jetzt sagen, nein. Aber ich finde, man trifft halt auch immer so viele neue Leute und man ist dann auch erstmal irgendwie so inspiriert oder geflasht von denen, was die machen. Und deswegen, mir fällt es auch gerade übel schwer, mich an so Sprüher, die ich schon damals gut fand und heute, mir fällt gerade irgendwie nur der Kent ein, so den ich halt echt schon damals und heute und jetzt auch irgendwie, weil wir uns kennen. Aber das ist eher was anderes, so. Das ist halt irgendwie der nette Dosendealer aus Frankfurt. Typ ja, runter. Das ist schon das ist, Clark Kent. So. Ist halt schon der Clark Kent, auf jeden Fall so, ja. Aber das ist schon Kent. Ja, den halt hat man Frankfurt auch schon so. Immer, ja, auf jeden. So, der ist schon dope. Ja. Aber, ja, wie gesagt, man lernt halt immer die ganzen Jungs kennen und das finde ich aber auch das eben cool, dass du dann Leute irgendwie, die du mal online irgendwie gesehen hast, dann auch mal in Real triffst und mal mit dem ein bisschen schnacken kannst und siehst so, dass hinter dem auch echt ein cooler Dude steckt und ja, sind schon viele, viele coole Freundschaften mehr rausgekommen und ja, ich find's auch krass, wie das in den letzten Jahren so einen Schub gegeben hat, dass man so quasi auch von anderen wahrgenommen wird, so, weißt du? Also, es ist ein großer Verdienst durch Social Media, durch Instagram absolut. Und so. Aber auch, weil du rausgehst und weil ich rausgehe, genau. So, weißt du? Man genau, muss ja weil man rausgeht, weil man deutschlandweit halt auch Holz macht, so, ja. Irgendeiner sieht das, irgendeiner sagt, ey, krass, wer ist das denn, so, dann kommt man ins Gespräch und irgendwie kennt sich doch eh wieder jeder, so, jeder absolut. Kennt jemanden, der ja, jemanden ja, klar. Kennt, so. Genau. Das genau. Ist, das Ding ist so gut Dorf, verknüpft so. Mittlerweile. Ja, gerade so die man immer wieder mit. Szene. Ja, da fällt mir auch eine kleine Geschichte zu ein, auch mit dem Spade. Der hat einen Homie von mir in Vietnam auf dem Meeting of Styles getroffen. So. Witzig. Ja, aber die gehen ab, ey. Ja, krass, ey. Krass. Das war auch geil. Vietnam Meeting, das hört sich halt auch so geil an. Ich war letztes Jahr in Miami im Urlaub und da war zu der Zeit gerade das Meeting of Styles in Miami und ich bin halt mal vorbeigefahren und hab mir das angeguckt und das war das erste in Miami, deswegen war jetzt auch noch nicht so das krasseste Line-Up, aber der Smog war da und hat seine geilen Charakter mit dem Vogel auf dem Finger und irgendwie den Adidas-Sneakern. Du bist ein Schmock, ey. Du bist ein Smog, ja. Halt's Maul, Alter. Nee, war auf jeden Fall cool. War cool da. Ja. Ja, das ist ja, Miami Meeting of Styles, das klingt so total hochnäsig. Vietnam klingt so voll Klingt, ja, ghetto, das ghetto. klingt irgendwie so, weiß ich nicht, real, Ja, gell? das ist Miami. Ich habe gestern angefangen, wieder Hip-Hop Evolution Staffel 2 anzugucken. Da war auch, ging es um Miami hauptsächlich. Da muss ich auch an dich denken, so. Aha. Ja, ich bin Miami-Boy. Und ja, Miami ist halt Partystadt und so. Die Leute sind halt auch alle Ja, aber komm total schon, das ist drüber, halt, so. weiß ich nicht. Wenn du aber einfach keine Party machst, sondern Graffiti machst, dann kannst du die Stadt halt auch mit dem Wynwood-Viertel einfach nur Klar. absolut als Klar. Ich Graffiti-Viertel nutzen. war noch nie da. Ich will mir auch gar keine Ja. Meinung bilden. Ich habe es nur gestern wieder gesehen und dachte mir so, es geht so Klar, ey. Miami durch den Song von Will Smith. Welcome to Miami. So voll, weißt du, diesen. Das höre ich jedes Mal bei der Landung, um ehrlich zu sein. Ja, glaube ich Ja. dir. Würd mich auch mega entstimmen. Ist auch ein geiler Song, Ist ein Alter. geiler Track und ich mach's wirklich, ist kein Spaß. Ja, glaube ich dir. Ich fliege oft, oder wir fliegen oft, meine Frau, Freundin, Verlobte. Sie kommt halt, oder ihre Familie wohnt drüben und wir waren jetzt schon, ich glaube, 6 oder 7 Mal zusammen da und ich kann auf jeden Fall behaupten, es ist schon ein ziemlich cooler Platz auf der Welt. Alles ist ein bisschen so wie Offenbach, weißt du, alle sagen immer, Offenbach ist so komisch, aber ist es gar nicht. Und Miami ist auch nicht komisch. So. Miami ist cool, wenn man einfach auch selber so cool ist und ein cooler Dude ist und cooles Zeug vorhat, dann kannst du in Miami ziemlich viel cooles Zeug machen. Aber wenn du halt einfach nur irgendwie, weiß ich nicht, ja, Ja, egal, aber ist egal. ich muss gerade daran denken, weißt du, Will Smith macht einen Song Welcome to Miami und Hafti macht einen Song mit Frankfurt ist ein Drecksloch genauso wie Offenbach. Offenbach. Das hat schon irgendwie, sind schon Parallelen, aber Ja. Miami ist schon ein bisschen, hat mehr Prestige, finde ich, und Offenbach ist schon halt auch Offenbach so. Aber Hat einen Offenbach ist Ruf. dope, du weißt das selber. Eh normal, Offenbach ist Absolut, Killer. So. Es hat den absolut. Ruf, den es hat es nicht verdient. Es Ja. ist eigentlich schöner, als alle glauben. So. Als alle glauben, würde ich auch Ja. behaupten. Ja, auf jeden Fall. Es könnte ein Ja, bisschen mehr Mann. legale Graffiti-Flächen geben. Ja, Ja. aber das ist schwierig hier anscheinend. Ja, aber ich bin da zur Schule gegangen auch. Also ich mag Offenbach extrem gerne. Ja, Mann, ich auch, absolut. Coole Hook-Up-Line eigentlich. Mehr Halls. Halls. Wo Holz. Halls? Hi. Holz. Holz Maul. Wo malst du am liebsten? Ich Wo? male am liebsten auf Wänden. Nein, Ja, ist nee, ich nicht meinte wahr. so Am liebsten momentan. Hast du da momentan? in Bonn Ja, irgendwie in eine neue Bonn. Lieblingswand? Ja, auf jeden Fall. Ich habe von einem Homie hier richtig nice Wände gezeigt bekommen. Das sind so, es ist Grauzonenmalen so. Es sind Brücken, die halt so im Nirgendwo verlaufen. Die sind auf der Karte jetzt auch nicht wirklich verzeichnet, würde ich jetzt mal Aha, behaupten. aha. Und es führen auch keine direkten Wege, also keine asphaltierten Wege dahin. Das sind so stillgelegte Zugstrecken, wo halt einmal im Jahr Ja, so, ah, stimmt, da so habe ich die eine Bilder gesehen. Sessionbahn Ja, durchfährt, so eine fett, Pützchensbahn fett. heißt die. Und ja, das ist super nice da. Da ist halt Flavor, Alter. Also, du hast Abriss-Flavor, du hast Zug-Flavor, du hast Trainline-Flavor, du hast deine Ruhe. Es ist einfach schön, da zu malen. So, ich bin da sehr gerne. Und die mache ich die ganze Zeit so. Das ist auch nicht weit weg von mir. Ich fahre da mit dem Fahrrad 10 Minuten hin. Und Super, ja, sehr geil. das Ja, war es cool. eigentlich so. Was machst du so? Wo bist du Ach. eigentlich unterwegs? Wenn dann Radweg. Ich bin jetzt gerade wieder zu Hause tatsächlich. Ich war ja die Woche in Bad Bramstedt, das ist nördlich von Hamburg. Bin jetzt aber fürs Klassentreffen eben hier runter und einfach um Wochenende auch hier zu sein mit der Frau und mit dem Hund. Und ja, fahre aber jetzt auch morgen Nachmittag wieder nach oben, nach Bad Bramstedt. Und dann sprühen wir da noch weiter die Woche. Machen da gerade so Auftrag und. Ja, ich wollte da oben tatsächlich eine Wand sprühen. Ich war da in Itzehoe. Ziemlich coole Hall, so ein altes Rondell, ganz groß. Auch krasse Leute unterwegs schon gewesen da. Aber habe ich jetzt die Woche nicht hinbekommen, weil wir einfach zu viel gearbeitet haben und es zu früh dunkel wurde. Aber ansonsten, wenn ich zurzeit halt malen gehe, dann selbstverständlich am Ratsweg. Wo sonst? Is it your girlfriend? No, it's Ja, it's a ho. Richtig witzig, gell? Ja, das wäre auch tatsächlich meine Frage gewesen, ob du durch deinen Job auch hin und wieder mal deutschlandweit irgendwelche Halls klopfst, so Immer. Also, wenn ich die Chance habe wenn es und wenn wir geht. irgendwie irgendwo ein bisschen länger sind, wir waren letztens an der niederländischen Grenze, da sind wir direkt nach Arnhem gefahren, das war irgendwie nur eine Stunde, haben da eine coole Wand direkt am Wasser gemalt, waren in Ibiza, haben da Wände gemalt, aber auch eben Auf schon. Ibiza heißt es, glaube ich. Ja, auf Ibiza. Aber auch irgendwie Hamburg schon rote Flora gemalt, als ich mit der Arbeit da war. Oder auch Berlin. Itzehoe, Berlin, klar, ja, Berlin schon, Teufelsberg und so. Also das ist eben ganz cool, dass wenn wir mit der Arbeit ein bisschen länger weg sind und das alles aber ganz gut geregelt kriegen und der Auftrag irgendwie gerade rund läuft und wir nicht, keine Ahnung, irgendwas ist halt immer. Aber wenn halt mal nichts ist, dann kannst du danach auch noch ganz entspannt ein Bild malen gehen oder bleibst halt auch mal einen Tag länger. Und malst dann am nächsten Tag und fährst dann erst heim. Ja, das ist eben ein cooler Hall. Ja, und das ist mega, mega, mega cool auf jeden Fall. Das klingt nice. So, ja. Da frage ich mich gerade, was frage ich mich denn da gerade? Machst du dann mit deinem Chef, mullerst du zusammen was oder gehst du dann allein los? Wenn wir Hall malen? Ja. Wir waren auch schon, klar, immer oft zusammen, aber es war auch schon mal so, dass ich ihn in die Therme gefahren habe und dann war ich ein Bild malen und dann habe ich ihn danach wieder abgeholt und er hat entspannt und ich habe an der Wand entspannt im Prinzip und kam auch schon vor, aber in der Regel, klar, wenn er Bock hat, malen wir mal ein Ding zusammen so. Ja, aber hast du dann auch alles dabei, Streiche, Rolle und sowas? Ja, durch die Arbeit zwangsläufig. Ja, okay. Also ich habe jetzt auch gerade für die Tour hier, hatte ich deine Chrom, die du mir damals mitgebracht hast an meiner Ausstellung, habe ich eingepackt, weil ich eben noch fucking nie einen Chromkreis gemalt habe. Noch nie. Ich habe noch kein einziges Kreis in Chrom gemalt. Das einzige Kreis Chrom habe ich für dich gemalt. Ja, genau. Shoutouts an der Stelle an dich. Danke. Und das hatte ich mir jetzt vorgenommen, aber habe es jetzt gerade nicht geschafft, aber habe die Dosen dabei, ich bleib dran. Ich will unbedingt mal wieder Chrom malen. Ja, macht doch Bock eigentlich. Ich habe auch letztes Mal wieder Chrom gemalt. Ja, kein Schnickschnack, so einfach Style, boom, nix irgendwie groß mit krassen Blocks und Effekten und Fillen und sowas. Nee, schwarz, silber, für mich noch eine poppige Outline so und dann darauf kommt's an. Ja, ich finde auch, das schickt auch manchmal, also muss man auch mal wieder machen, so. Ich habe auch gemerkt, so, die letzten Bilder waren immer so, ist ja immer auch viel Farbe, viel Schnickschnack, viel dies, das, jenes und so. Und da verliert man manchmal einfach so den Überblick auch wieder, dass der, ich meine, ich lege schon viel Wert auf Style, jetzt nicht auf den Style vom Bild so, sondern pro Buchstabe so. Genau. Und da, Ja, und da habe ich manchmal gemerkt, dass es dann wieder doch zu simpel wird. So, dann ist ein Buchstabe ist so, hat schon ein bisschen Style und der Rest ist so. Aber ich finde, dass das Problem an sich ist, dass eben durch diese ganze Gefekthascherei und alles mit Effekten zu knallen, geht halt der Style so verloren. Also, das stimmt. Wer fällt mir da jetzt als erstes ein? Warte kurz, ich hatte es doch gerade. Ach so, bei so einem Typen, ich habe so ein Exchange gesehen so und das war halt digital und das war halt eigentlich so, du dachtest auf den ersten Blick so, oh krass, sieht fresh aus so, weil halt gewisse Techniken von den Blocks und sowas richtig waren mit den Lichtern und so die Procreate-Effekte ganz cool waren, aber so hättest du das mal alles ausgeblendet und nur auf den Style geguckt, hättest du gedacht, Alter, was eine Gurke so. Mhm. Aber dass ich dieses Ganze hier noch ein Pfeil und da noch bla und da noch ein Schatten drüber und so, guck dir diese Sachen von diesem Helio Bray von Loop an, nimm mal seinen Buchstaben und färb dir mal einfach nur weiß ein und gib dem eine schwarze Outline und dann guck dir mal nur den Buchstaben an sich an. Das ist im Prinzip ist das Grütze, muss ich sagen, aber durch diese Effekte sieht das halt alles so krass aus, das sieht so heavy aus, wenn du da irgendwie vorbeifährst oder so das einfach mit der Kamera abfilmst, du denkst ja, Alter, was geht ab so? Und du kannst es sogar noch lesen, aber ich sag mal so, der hat die Buchstaben sich so geformt, dass er eben mit diesen Effekten richtig krass drin spielen kann. So. Die sind dafür so ein bisschen prägend. Vor allem bei dem ist irgendwie, mir ist es noch nicht bewusst gerade, oder mir fällt gerade nicht mal einmal ein, dass ich ein Bild von ihm gesehen habe, sondern ich sehe immer nur diese Videos. Ja, die sind halt und auch am Ende so eine Sekunde. Am Ende so eine Sekunde mal schnell das Ding. Und da versuche ich auch immer irgendwie das mir kurz anzugucken. Ich meine, man findet online schon ein paar Bilder und aber auch irgendwie nicht. Klar, die Videos sind natürlich das, worauf es ankommt, eben wegen seinem Cap-Handling und Can-Control und alles. Was auch echt, also ich finde es cool. So, aber im Prinzip ist es an der Stelle einfach viel zu viel und das ist nur noch so eine Überlastung an Effekten, so volles Sellout-mäßig, weißt du? Ja. Aber hat Erfolg, weil das ist eben das, worauf die Leute eben anspringen, so. Das geht richtig rein. Das geht richtig rein bei den Leuten. Und kann ich auch verstehen. Videos, bei mir geht's auch rein. Aber halt, wenn man das einfach nur mal ein bisschen kritisch so als Style-Polizei. Style-Polizei. 3, 4, du malst heute nicht hier. Du malst heute nicht hier, Alter. Auch wieder ein guter Übergang, ey. Als ich nach Bonn gekommen bin, war das direkt die ersten, die ich kennengelernt habe, haben genau so gesagt: Nee, kannst du vergessen, du malst heute nicht hier. So. Ja, ich weiß. So geil, als du es erzählt hast. Ich weiß. Aber ich hatte das auch schon. Ich stand auch schon so am Mauerpark. Und wollte da gerade vorziehen und kommt so ein Typ von hinten, sitzt auf einer Bank und meint so, hier Junge, oder hier Kollege, nicht hier so, ne? Ich meine so, aber hier ist doch gar nichts so. Da waren echt nur so, keine Ahnung, irgendwie ein paar Tags, auch nicht wirklich, einfach nur im Hintergrund oder keine Ahnung. Auf jeden Fall sollte ich da nicht malen. Bin ich halt ein paar Meter weitergegangen, hab da gemalt. Ja, ich bin auch woanders hingegangen. Letztens habe ich einen kennengelernt, der den kannte, der das gesagt hat und ja, jetzt weiß der auch, was ich male und kennt mich und der weiß, dass ich was mache und jetzt wäre das auch kein Ding mehr. Aber die sind halt so, der ist neu hier, was will der hier? Soll ich verpissen so? Das finde ich echt behindert. Ja, ich hasse das auch wie die Pest, ey. Das weiß ich nicht. Dann hat der Typ irgendwie, was Graffiti angeht, einfach eine falsche Einstellung, finde ich. Ja, das ist so, ich glaube, das ist so ein Lokalpatriotismus irgendwie so, ich kenne dich nicht, was willst du hier so, wo kommst du her? So, du hast hier nichts zu suchen, das ist unsere Hall. So, wir malen hier jede Woche ein Bild. So. Ja, ja, aber ich finde, und man kann jetzt seid ihr halt nicht mal die Einzigen. Es ist doch genug Kuchen für alle da, denke ich. Ja, ich denke mir auch, Digga, dann mach doch dein scheiß Foto. Mhm. Hier gibt es noch eine andere Wand. Da stehen die im Sommer teilweise Schlange, ja, bis der vorher ist fertig klein, ist. Der macht sein Foto und dann gehen die direkt drüber und das macht jeder. Das ist scheiße so. Aber ist halt so, weißt du? So, das ist Hall, Alter. Ich meine, okay, die Jungs, die das gesagt haben, die gehen auch nachts raus, so, weißt du? Also die haben auch noch, die denken auch noch, die haben die Eier, dass sie jetzt krass werden, so, weil die ein paar Chrombombings machen, so, okay. Ist cool, so, habe ich auch gemacht, so, aber ich mache jetzt auch nicht so einen auf dicke Hose und sag den Leuten, wo sie malen dürfen und wo nicht, Alter. Ja, Mann, so, ja, Mann, absolut. Was ist denn los mit euch? Finde ich nicht cool. Das fuckt mich auch voll ab, so. Und ist in Frankfurt ähnlich, Alter. Wenn wir nicht da auch groß geworden wären oder wenn wir nicht die Leute von Grund auf irgendwie alle kennen würden, ich habe auch schon gesehen, wie die Leute teilweise angucken, die neu sind. Die gucken die richtig schief an, so, wer ist das? Was sind ja hier so, was ist das, ein Zivi oder was? Gab's doch letztens so, auch an der einen Jam irgendwie, wurde auch einer heimgeschickt. Ja, ja, wurde heimgeschickt, so, ja. Das ist dann aber, das hatte was mit Fußball zu tun, aber das wollen wir an der Stelle vielleicht nicht besprechen. Aber ja, sowas, das ist unnötig. Ja, weiß nicht, ich finde halt immer, aus welchem Hintergrund macht man Graffiti so? Da gibt's halt verschiedene. Ich meine, ich habe auch illegal gesprüht so, aber ich hatte nie vor, einer von diesen harten Kerlen zu werden, so Bomber, also so Bombing-mäßig und so irgendwie so ein Krasser, der irgendwie so Ansagen macht und so, ist meine Stadt und so. Hatte ich nie Bock drauf. Also einmal nicht irgendwie, weil ich nicht der Typ dafür bin, aber auch so, das war nie meine Inspiration von Graffiti. So, klar, das Junge, verpiss dich hier, ist mein war Spot. Cool, ja, so. Ich meine, klar, es war abgefuckt, wenn du dir irgendwie die Woche über vorgenommen hast, ein Bild, also da einen Spot zu malen und dann gehst du freitagsabends hin und auf einmal ist da schon jemand oder war gerade jemand da, so, hatte ich auch schon, aber ey, dann guckst du halt nochmal weiter und gehst halt irgendwo anders malen, so, ich finde, es ist genügend Stadt und genügend Wände für alle da, man muss sich da gar nicht ankeifen und wir sind irgendwie alle eine Community, meiner Meinung nach. Und haben eigentlich alle nur vor zu sprühen und deswegen finde ich so dieses Untereinander, du malst in der Crew, nee, mit dir male ich nicht so, finde ich irgendwie komisch. Klar, wenn da mal was vorgefallen ist und so, kann man das auch verstehen, aber so dieses generelle Abkapseln und so nur mit seinen bekannten Leuten und nichts Neues zulassen, finde ich echt anstrengend. Ja, so, das ist Politik. Ich finde es viel cooler eben, wenn du neue Leute kennenlernst und mit neuen Malen. Ja, und manchmal ist da vielleicht auch ein Depp dabei, aber das ist im Graffiti so einer von 10. So, ja. Und, deswegen, gibt doch mehr, kommt doch an, wenn du rumhängst. Ja, aber das ist halt die Sache, mit wem trifft man sich. Ich glaube, man kann das, wenn man eine recht gute Menschenkenntnis hat, schon im Vorfeld, glaube ich, erkennen, ob man auf den Bock hat oder nicht. Und wenn man im Vorfeld schon merkt, ich habe keinen Bock auf den, dann treffe ich mich auch nicht mit denen. Und ja, deswegen, ich habe mich mit den Leuten, die ich irgendwie bisher durch Online-Bekanntschaften oder als Instagram sonst was getroffen habe, zusammen gemalt habe, es waren alles immer coole Jungs so und auch genau mit der gleichen Einstellung eben wie ich und ja, darum, das finde ich eben wichtig, dass... Ja, ging mir genauso. Auch jeden, den ich hier quasi jetzt im Rheinland und so kennengelernt habe, jeder Einzelne war super korrekt zu mir, Mit denen hatte ich super guten Kontakt, gute Bilder gemalt und einfach geil. So. Also ja. Das Ding ist, glaube ich, das liegt echt eher so an der illegalen Szene. Also die Leute, die halt sagen, so Hallmalen wollen die nicht. Oder ganz selten nur mal, wenn es nicht geht, so die halt so hardcore illegal malen, die haben manchmal echt komische Ansichten. So. Also voll. Kann ich teilweise irgendwie schon ein bisschen nachvollziehen, aber ich wünschte mir da schon mal ein bisschen mehr Offenheit so von deren Seite manchmal aus. Aber na klar, ey, die Jungs, es wird ja auch nach Straftat geahndet, die müssen auch gucken, wen die da so in ihren Kreis holen und so. Das kann ich schon irgendwie verstehen, dass da so Paranoia ein bisschen mit Arroganz vielleicht auch verwechselt wird oder Unsicherheit so. Ja, ist halt schwer so, ja. Aber ja, letztendlich, das Schlimmste sind ja Hallmaler, die einen auf dicke Hose machen so, und aber irgendwie ist das noch nie richtig illegal. Aber ich meine, es ist im Prinzip, es ist ähnlich so wie im Hip-Hop, es gibt den Battle-Rap, es gibt dies, es gibt das, es gibt so viele verschiedene Arten von allein nur Hip-Hop oder Rap-Musik so, und das ist eben beim Graffiti auch so, die einen machen es aus dem Anspruch, aus der Inspiration, die anderen daher, die anderen wollen irgendwie fotorealistisch weiterkommen und machen das da in der Hall, und ich finde, da sollte man einfach jedem seine Freiheit geben und sagen, okay, mach du dein Ding, und solange du irgendwie cool zu mir bist, bin ich cool zu dir, und was die Leute dann am Ende malen, ist mir auch in der Regel eigentlich Murks so. Hauptsache, man hat irgendwie einen coolen Tag in der Hall verbracht, weil ich weiß nicht, es gibt ja auch Leute, irgendwie, die malen halt auch nur mit anderen, so, was heißt guten Leuten, so. Die würden sich halt nicht irgendwie mit irgendwelchen, ich sag mal, Toys zum Malen verabreden, und ich kenne auch Leute, die jetzt einfach, sag ich mal, noch nicht so weit sind, weil sie noch nicht so lange sprühen, aber die einfach mega cool sind. So, und dann frage ich mich, wo ist das Problem dann? Du willst malen gehen, ich will auch malen gehen, dann gehen wir halt zusammen malen. Gehen wir halt malen, ja, genau. Und von daher finde ich so einfach diese Offenheit. Das auch. Ja. So. Ja, ich weiß, so, wir sind da ähnlich, wir sind da aus dem gleichen Holz, würde ich mal sagen. Ja, würde ich auch sagen. So, ist mir egal, ob du irgendwie. Mittlerweile misst man es ja an Followern, aber ist mir egal, ob man dich jetzt kennt, ob deine Styles krass sind oder so. Oh, ein Follower, oder ob du das jetzt so behindert, so zu sagen, voll. Der hat 30.000 Follower, das ist ein guter Sprüher. Ja, voll. So schwachsinnig, aber das ist ein anderes Thema. Können wir mal ausführlicher drüber reden. Ich glaube, da werden wir mal viel drüber reden. So. Eine Special-Serie mit Gast. Ja. Aber was ich sagen wollte, war, das ist mir egal, wie du wirkst auf andere, so, sofern ich glaube, dass du. Also was mir halt wichtig ist, dass die Leute Bock haben zu malen. So, wenn ich merke, du willst das nur machen, weil du es cool findest, aber eigentlich schlägt dein Herz dafür so nicht. Ich merke das meistens bei den Leuten. Ja, dann merke ich auch so, dann passen wir halt nicht so zusammen. Aber wenn ich merke, Alter, du hast da echt eine Leidenschaft für, dann ist mir auch egal, wie gut oder schlecht du malst. So, wenn du schlecht malst, dann habe ich sogar noch Bock, wenn du irgendwie versuchst. Each one teach one, so. Genau, so wenn du versuchst, irgendwie Infos zu kriegen, dann gebe ich die auch, Alter. Aber auch da, das ist auch so ein Problem von so vielen Leuten, die Each One Teach One, so, die sagen dann so, nee, ich will doch nicht den Leuten alles erklären, sonst malen die doch irgendwann besser als ich oder genauso gut wie ich oder malen das gleiche wie ich. Und, ja, klar. Das schon mal, ich habe das noch nie von jemandem gehört, aber gut, kann ich mir vorstellen. Ich, wie gesagt, ich habe es nicht so mit Namen und aber so, da denke ich mir, ey, Schwachsinn, so schwachsinnig, zeig doch einfach, was du machst. Guck mal, der Helio, der zeigt auch alles, was er macht, und malt einer so wie er? Nö. So. Ja. Okay, der Suffles, der hat aber auch schon davor so gemacht, klar. Also es gibt noch viele, klar, aber das ist halt einfach nur so Fatcap-Geschwinge. Aber ich finde halt, so eine gewisse Offenheit einfach allen Leuten da, die auch das Gleiche machen, gegenüber cool. Ich finde, man muss sich da nicht verstecken oder irgendwie so auf Geheimnistuerei machen, so, keiner darf wissen, wie ich das und das mache, so. Ja, die sind Schauspieler und Geheimagenten. Ja, voll. Das ist echt, es ist eine komische Szene so. Ich meine, auch dieses illegal und legal gemischt so, das sind ja auch zwei, die machen im Prinzip das Gleiche, aber teilweise so keifen die sich ja total untereinander an. Mit Hallmalern will ich nichts zu tun haben und so. Hallmaler, ihr seid nur schön Wettermaler und so, geht mal richtig raus, malt mal ein Bild nachts. So. Und da denke ich mir, ey, wir machen doch das Gleiche. Gut, du hast Lust, irgendwie im Dunkeln zu machen. Ich sehe gern, was ich mache. So, von daher gehe ich einfach tagsüber dahin, hab da weniger Stress. So, aber da denke ich mir halt so, in der eigenen Szene nochmal so einen Spalt drin zu haben, plus dann eben noch dieses ganze, ich mal nicht mit deiner Crew und du nicht und du hast keine Follower und dein Style, weißt du, das ist so verkapselt alles, anstatt dass einfach alle Sprüher sagen würde, ey ja, ich mal mit euch, mir doch egal. Also weißt du, jeder malt mit jedem, ist doch alles ja, cool. Aber es ist halt auch, es ist wie im Hip-Hop auch, es ist einfach eine Gruppe von hauptsächlich Männern, ja, die einfach ein Riesenego haben und sich einfach selber jeder für den krassesten halten, so. Und dann passiert das einfach. Und es ist einfach jetzt so bei wenigen, wo ich halt, oder ich bewege mich halt auch einfach nur in den Kreisen, wo das egal ist, wer ja. du bist, was du ja. machst, so, oder wie cool du malst oder wie viel Bilder du schon gemalt hast. So, Hauptsache, du bist ein chilliger Typ, mit dem man sich auch mal unterhalten kann, ohne dass es nur um Graffiti geht. So. An der Stelle, wie ist deine Quote, Bijan? Ey, ich wollte diese Woche... Bijan hat eine Quote. Bijan hat eine Quote, wie viele ja. Bilder er im Jahr an der Hall malt. Aber ich müsste vorweg sagen, ich jage dieser Quote nicht hinterher. Ich habe sie nur mal aufgestellt aus Interessenszwecken und Statistikzwecken. Einfach nur so aus Spaß. Ist eine Excel-Tabelle oder? Nee, ich habe einen Ordner. Ich habe einen Ordner. Ich kann es ja mal gerade ausrechnen. Ich habe jetzt in diesem Jahr Graffiti 2018 habe ich 77 Bilder gemalt. 77 Bilder. Wir sind ordentlich. Jetzt in der 45. Kalenderwoche, glaube ich. Nee, warte mal, noch, wir sind schon später. Doch, 45. Kalenderwoche. Wie rechne ich denn das jetzt nochmal? 45 durch 77 oder was? Nee. Nee, 77 durch 45. 1,7111111 okay, Bilder die Woche. Also 1,7 Bilder die Woche. Ja. Das ist stark. Du warst schon mal einmal, ich glaube, zwar 2014, 2015, wo wir eben so viel am Ratsweg gemalt haben, da warst du mal über 2, gell? Nein, das war letztes Jahr. Letztes Jahr habe ich 100 letztes? Bilder die Woche gemacht, ja. 100 Bilder die Woche. Kranker Typ. 100 Bilder die Woche. Kranke Maschine, Junge. 100 Bilder wow. die Woche. Dieser ja, Bums hat doch mal 1000 Bilder im Jahr gemalt. Kennt ihr denn alle Bums von auch damals Alter. Street Files, gell? Ja, ja, das war jeden auch. Jeden Tag. Da frage ich mich, das waren auch teilweise illegale Spots, gell? Ich glaube, das waren so halblegale, aber es ja, kann auch illegal also, gewesen sein. Ich habe mal eins tatsächlich in Portugal gesehen, einen Bums, und da stand auch irgendeine 663, keine Ahnung, Nummer dran, und ja, hat mich gefreut, den zu sehen. Es war vor 2 Jahren und diese ganze Aktion war ja irgendwie schon vor 8 Jahren oder sowas, als er es gemacht hat. So 2010, 11, 11, 12 vielleicht. Und ja, abgefahren. 1000 Bilder im Jahr. Ey, das heißt, er hat 2,7 Bilder am Tag gemalt. Das heißt, 3 Bilder am Tag hat er gemalt. Krass. Ja, Mann, das kann doch nicht am sein. Tag. Ja, oder halt in der Woche, rechne es mal auf die Woche. Vielleicht hat er nämlich einfach am Wochenende so 40 Bilder gemalt. Ja, das kann natürlich auch sein. Ja. Aber ja, nee, sick. Ganz ist hart. Ganz krass. Und halt echt auch frisch, frischer, knackiger, geiler Bum-Style. So richtig schön. Ja, aber auch ungezwungen so. Ja. Voll und immer anders so. Immer zu erkennen, aber halt sehr individuell und echt knackig. Cool, fand ich ja, hat mir damals auch sehr gefallen. Heute finde ich so, ist mein Niveau so gestiegen, dass ich das nicht mehr so als Vorbild nehme, aber trotzdem stabil auf jeden Fall. Ja, Quatsch, gar nicht Vorbildfunktion, so, aber genau, einfach die Aktion an sich, mal ja, zu sagen, ey, ich male erst 1000 Bilder im Jahr und am Ende waren es halt auch 1000, weil man konnte es auf sein Profil, er hat sein komplettes Profil ja, leer genau. gemacht und dann Ende des Jahres war er eben bei 1000. Sehr, sehr cool. Ja. Nee, weil ich habe das gerade gesagt, weil ich den früher halt sehr gefeiert habe und ich habe den auch sehr als Inspirationsquelle gehabt. So. Ja. Und das ist mir nur gerade aufgefallen, dass das irgendwie nicht mehr so der Fall ist und ich habe mich gerade gefragt, wieso, aber das liegt einfach daran, dass ich andere Leute jetzt habe quasi. Wer ist so deine neue Inspirationsquelle? Ja, Inspirationsquelle ist halt auf jeden Fall der Paut. Dann CMOS Sachen finde ich nice, Horst, JD finde ich nice. Paar illegale Maler, so hier aus dem Raum Köln und so, Weise ja, von EPSCs, den Hope von OHs, ja, ja, also das ist so, also viele, viele Sachen. Also ich lasse mich ja auch nicht nur von Malern inspirieren, aber das ist so Zeug, was mich irgendwie motiviert, wo ich sage, Alter, geil, ey, es gibt noch Leute, die auf Style halt und so Wert legen, ja. auf technische Sachen und auf so eine gewisse Akribilität, keine Ahnung, sagt man das so, auf so eine gewisse Detailverliebtheit und so eine gewisse Sauberkeit im Bild, so. Das finde ich halt nice so. Und das freut mich immer und da habe ich dann auch Bock zu malen, so. Ja, auf jeden Fall, kann ich voll verstehen. Ja, wie ist es bei dir so? Hast du eigentlich überhaupt jemanden, den du so, ja, oder an dem du dich, ne, orientieren will ich nicht sagen, aber den du, keine Ahnung, wo du sagst, der geht so in deine Richtung. Schwierig. Oder du gehst so in seine Richtung vielleicht. Ja, eher. Wahrscheinlich eher so rum, aber es ist echt schwierig. So, ich weiß nicht, ich habe auch so, weißt du, es gibt Leute, die wirklich ihren Style nach gewissen Grundlagen aufbauen und irgendwelche Formeln und Symmetrie und sowas verwenden. Und da habe ich noch nie drauf geachtet. So, ich male halt die Buchstaben irgendwie, wie sie gerade kommen. Und von daher, was wollte ich denn gerade sagen? ja, meine Inspiration ist, glaube ich, einfach, ich scroll einmal am Tag durch Instagram und sehe da die ganzen Sprüher und denke mir, ey, du hast heute noch nichts gemacht. Und das ist mehr oder weniger so meine Inspiration, einfach dann was zu machen. Mhm. Vom Sprüher her, klar, auf jeden Fall, der Kayo malt halt einfach echt so saubere, schöne Dinger und ist einfach auch so ein cooler Typ. Mit dem male ich auch einfach sehr gern und gucke auch ab und zu einfach mal rüber, so was macht er eigentlich gerade. Und ja, hat mir auch schon hier und da ein paar Sachen erzählt oder ich mir von ihm abgeguckt. Und gibt auf jeden Fall immer wieder ein paar der Perm Art, gefällt mir gerade sehr gut, hat mir letzte Woche eben auch schon in dem Testlauf drüber gesprochen. Finde ich einfach sehr schöne Effekte, Details. Buchstaben ein bisschen zu wild, zu unleserlich, aber so vom Detail her sehr coole Effekte. Ohne dass jetzt, weil ich vorhin gemeint habe, dass so viele Effekte irgendwie ein Bild überladen, ohne dass es Effekte sind, die eben so ein Bild eher so überladen, sondern die weiß nicht, die bringen halt einfach eine gewisse Seriosität und ein gewisses Skill-Level rein. Ja, wer noch? Weiß nicht, ich habe mir die Tage so ein 5-Minute-Special vom Rusko aus Moskau angeguckt und der Typ ist halt auch einfach nur geil, ey. Ja, also, ja. Der ist so schnell, der hat so ein Flow aus seinem Handgelenk, also wenn du irgendwie über die Kopfkamera guckst, so wie der Outlines ziehst und dann gehst du am Ende, siehst du das Bild und so, du merkst hier so diesen Pfeil, weißt du, du siehst so, der hat mit der Kopfkamera einen Pfeil geoutlined so und dann merkst du dir einfach, wo der Pfeil ist und dann am Ende achtest du nur auf diesen Pfeil und du denkst, ey, das kommt so fresh und der hat das einfach so schwungvoll bap vorgezogen und echt teilweise so, so One-Liner-Dinger und ich glaube, der ist wirklich absolut fit so in dem, was er macht und ja, Mann, ich glaube auch. Finde ich sehr, sehr fresh immer wieder. Wen ich auch wirklich echt krass finde, ist dieser Spoare aus der Nähe von Berlin da oben. Mhm. Der haut auch so viel raus, der geht so viel malen. Und vor allen Dingen macht er immer so Sketch, wo er andere Namen sketcht und die dann auch einfach immer in die Story packt. Und wirklich cool. Coolen eigenen Stil. Ziemlich viel Flow, ziemlich abgefahrener Style, auch nette Effekte hier und da mal drin und kann auch, soweit ich weiß, alles, so ob es jetzt irgendwie realistisch ist oder Character oder Style. Ja, der ist auch auf jeden Fall ein mieser Allrounder. So, ja, ziemlich fresh und das ist auf jeden Fall eine Inspiration. Bei dem kann man auf jeden Fall sagen, so der Typ inspiriert mich. Und ich habe ihn letztes Jahr auf der Messe in Frankfurt, auf dieser Art-Messe kennengelernt, waren abends Paperworld. Genau, diese Paperworld waren abends auch noch unterwegs und also nur was trinken. Ich war dabei. Ach stimmt, du warst dabei. Ach, ja. Ach, wo wir so besoffen waren. Ja, du warst dabei, wo wir so viel Äppler gesoffen haben, klar. Guck, ich war Alter, so besoffen. Wir haben halb Sachsenhausen zugetaggt, Alter. Digga. Ich habe mir an dem Tag eine neue Jacke gekauft und ich habe sie mir direkt versaut. Ey, ich hatte irgendwann ein paar Wochen später um die Ecke einen Auftrag machen müssen und war dann da was essen und habe dann auch da nur ganz viele Tags gesehen und dachte, das war ein legendärer Abend, ja. Das war echt ein cooler Abend. Ja, und seitdem sind auch der Kayo und der Spade busy Appleboy addicted, ne? Absolut, ey. Wir haben die richtig auf den Film geschickt, Digga, wir haben die richtig auf den Film geschickt, Mann. Aber auch geil. Ey. Übelst geil. Boah, Äppler. Schön da im Appleboy unser erst gewesen, ne? Schnitzel gegessen. Danach noch rumgetaggt. Und dann noch rumgelaufen. Boah, das war echt auch ein geiler Abend, Mann. Ich war voll auf dem Modus. Ja. Ich bin im Modus. So wie Ratus Locus. Ja, das waren auf jeden Fall so gerade mal ein paar Sprüher. ja, die ich klasse finde und die. Ich denke, wir können jetzt auch mal die Fleischhammer aus unseren Mündern rausholen und mal wieder über was Gutes reden. Wir sind die ganze Zeit nur am Lutschen. Über was Gutes? Was willst du denn hören so? Was ich hören wollte ist die Jam Session Saison ist ja vorbei und ja. Du warst recht erfolgreich, gell? Du warst ich war sehr viel unterwegs. Also ich war so viel unterwegs. Aber ich wollte dich erstmal fragen. Ja, okay, ja. Weil ich glaube, du warst nicht so viel unterwegs. Nee, tatsächlich. Warst du viel auf Jams? Warst du nur auf den Jams, wo wir uns getroffen haben? Oder warst du auch mal woanders? Weil ich habe echt nichts mitbekommen, weil du halt auch viel arbeiten bist, ne? Ja, nee. Ich war nur auf der Lincoln, wo wir zusammen das Bild gemalt haben. Ja. Dann hatten wir dieses Jahr die Spring Wall, wo ich mit dir das Bild zusammengemalt habe. Ja. und dann jetzt kürzlich eben die Frankfurt Jam. Nee, ich habe tatsächlich einfach diesen Sommer so viel zu tun gehabt und hat so viel irgendwie Business on my mind und hier einen Auftrag am Wochenende und da irgendwie August 3 Hochzeiten gehabt, 2 Geburtstage, ich selber und Frau und dann auch mit Emma, so echt eine Umstellung. Wer ist Emma jetzt, an der Stelle? Emma ist mein Hund, ist eine kleine englische Bulldogge. Saufrech, sehr süß, haben wir knapp seit einem Jahr. Echt? Ist sie schon so lang bei euch? Ja, wir haben die am 3. Dezember letztes Jahr geholt. Und von daher haben wir die jetzt fast ein Jahr und das war dann schon echt eine Umstellung, auch gerade in diesem heißen Sommer. Und deswegen, nee, konnte ich dieses Jahr irgendwie auf nicht so viele Jams und ich war auch echt neidisch, weil ich gerade gesehen habe, so als du da in Italien warst und also das jetzt nur ein Ausschnitt, das sah echt sehr geil aus. So. Ich finde, davon soll es mehr geben oder ich müsste einfach mal da hingehen. Aber wie gesagt, irgendwie, ich habe es nicht geschafft, allein auf eine Character Jam nach Bonhomes habe ich es nicht geschafft. Ja, da habe ich dieses Jahr auch nicht hingeschafft. So. Aber ja, erzähl mal, wo warst du überall? Du warst Alter, echt viel boah, ey, ja. Wenn ich das jetzt aufzähle. Muss nicht alle. Stunde, erzähl so, voll. Erzähl deine drei Highlights. Ja, das kann ich nicht. Ich müsste selbst echt, ich würde gerne chronologisch vorgehen. Also, es hat eigentlich, wann hat denn das angefangen? Ich glaube im Mai. April schon. Ja, da haben wir die Frankfurt. Spring Wall. Ja. Spring Wall. Dann Summer Wall. Was waren denn noch für Jams? Ich kann es nicht chronologisch setzen. Dann war Lincoln Wall, dann war Schrotti Jam, genau, in Babenhausen, auch absolutes... Cool war es da, gell? Ja, da habe ich also auch die Bilder gesehen, sehr must, geil. Must have oder must ja, do. Must be there. Must be there, genau. Be there or echt be ein square. Geiles Ding. wo war ich denn noch? Alter, ich weiß das gar nicht mehr, ey. Es war echt viel, warum war das denn so viel? Dann war jetzt letztens in Rüsselsheim so eine Art Jam. Dann war ich in Italien, ich war in Trier, ich war in Köln auf so einer Art Jam. Ich war in Hennef, das ist bei mir um die Ecke, in so einer Art Jam. Schutz an der Stelle. Warst du auch beim Do It auf der Jam? Auf der Geburtstagsjam? Nee, da habe ich es nicht hingeschafft. Fand ich eine coole Aktion. Ich hab's auch, ich war mit der Arbeit unterwegs. Ich fand's aber echt eine coole Aktion, einfach mal zu sagen, hier, ich feiere meinen Geburtstag, ich mache eine kleine Jam, ich feiere mit Sprüher-Kollegen so und sauwitzig. Ja, das ist auch geil. Das würde ich, habe ich für nächstes Jahr für meinen Geburtstag eigentlich auch vor. Es ist halt schwer, cool. Weil ich kenne halt auch einfach echt viele Leute so. Es ist schwer, wirklich alle zu mobilisieren, auf die ich Bock habe. Und du hast ja im Sommer Geburtstag, 15. 16. Ja, alles gut. Ja. Ja, 16. Aber egal. Ja, 16.5. Ja, Mai. Ja. Wo war ich denn noch, Alter? Es kommt mir gar nicht so viel vor, aber es war halt einfach echt fast jedes Wochenende so irgendwo irgendwas. Und wenn halt nicht jam, dann halt so malen. Ja, genau, stimmt. Wenn dann nicht jam, dann so malen. Ja. Ja, irgendwie. Aber ja, jams sind super. Jams sind echt super, allerdings auf denen, die ich war, das waren halt jetzt immer diese Eintagesdinger und da ist halt echt das Zeitproblem meistens das allergrößte, dass man zu wenig Zeit hat, um so eine Jam irgendwie so komplett zu genießen. Weiß nicht, ich rede mit so wenigen Leuten auf so Jams, irgendwie klar, bevor es losgeht, alle, die kommen und ankommen und so, sagt man Hallo und Moin und Servus, raucht ein Kippchen oder einen kleinen Hisch zusammen und trinkt ein Bierchen, aber dann im Prinzip, dann male ich so und dann male ich wirklich fast, bis ich fertig bin. Lauf vielleicht mal einmal drüber, weil mir irgendeine Dose fehlt oder ich kein Paper habe. Und ansonsten male ich da so mein Ding. Oh, jetzt kommt ein Anruf. Wollen wir mal spontan einfach reingehen? Ja, mach das. Ist die Frau. Ich mach's mal auf laut, okay? Ja. Hallo, Madame. Hallo. Hallo. Du Hi. Bist live im Podcast. ja, ich konnte mich gerade nicht bei dir melden, weil wir hier gerade aufnehmen. Bist du unterwegs? Ja. Okay. Warst du heute schon mal bei Rewe? Nee, ich war noch nicht bei Rewe. Rewe ist okay. Die Crime Boss. Also hast du dir jetzt die ganze Zeit deinen Arsch mit Tempos abgeputzt? Du bist ja heavy. Hallo, Podcast. Das schneiden wir raus, okay? Nein, das bleibt auf jeden Fall. Ja, ja, wir haben gerade echt keinen Klopapier mehr. Aber haben ganz viele Tempotaschentücher. Das geht auch. Aber ich war heute Morgen vielleicht einmal kacken. Okay, aber wann warst du mit der Emma zuletzt? Ich war eine Stunde mit der draußen eben. Die ist mit mir auf die Arbeit gelaufen und wieder zurück. Und die pennt, die ist ausgenockt. Okay. Ich war hier bei Bus. Okay, bis gleich dann. Tschö mit Ö. Ciao. Ciao, Naomi. Die hört's nicht. Ich weiß, ich wollte es trotzdem sagen. Für den danke. Podcast ist cool. Ja, danke. Ja, das war Naomi. Die war gerade ja wieder sehr gut. Nomi Gnomi. Ja, du Fabi, ich finde gerade irgendwie, das zieht sich so. Wir müssen mal wieder ein bisschen Schwung in die Kiste bringen und es muss ein bisschen Spaß machen und ich will lachen. Erzähl mir eine witzige Geschichte. Ich finde, der geht einfach immer rein. Der geht immer. Ich soll eine spannende Geschichte erzählen. Ja, oder ich bin auch immer dabei, wenn es darum geht, um in der Nostalgie zu schwelgen. Wir sind jetzt bei einer Stunde angekommen. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch zu quatschen. Und wir haben jetzt so viel erzählt über was jetzt ist und was jetzt vor kurzem war. Finde ich cool, aber auch gerade so für die erste Sendung einfach mal so ein kleines Abtasten der Gefühlslage, was jetzt so abging, was so anstand und was wir gemacht haben dieses Jahr. Jetzt wissen die Leute auch, okay, der eine geht auf viele Jams, der andere geht auf nicht viele Jams. Das ist schon mal eine gute Information. Ging auf viele Jams und der andere ging nicht auf viele Jams. Nächstes Jahr kann sich das alles ändern. Ja, ja klar. Und du hast recht. Und jetzt können wir gerne mal wieder zu unserem Graffiti. Also ich meine, wir reden die ganze Zeit über Graffiti, aber wir wollen ja auch hier über irgendwelche Themen sprechen. Tut mir leid, irgendwie ist es. Ja, also ich hätte gerade irgendwie das Bedürfnis, eine Writer-Story zu erzählen, eine selbsterlebte. Eine, die wir zusammen erlebt haben? Gerne eine, die wir zusammen erlebt haben, ja. Wollen wir von meiner ersten S-Bahn sprechen? War die mit mir? Die war mit dir. Ich hab nur eine S-Bahn gemalt. Ja, und deine erste Regie war auch mit mir, ne? Ja, ich hab alles mit dir. Ich teile mein letztes Hemd mit dir. Ich fühle mich so... Erwachsen? Ich fühle mich so weise gerade. So weise, dabei bist du älter als ich. Tatsächlich, ja. Ja. Aber nee, erzähl Alter, mir, Alter, ich kann mich kaum noch daran erinnern, ehrlich gesagt. Ja, wir waren damals halt noch der andere Kollege. Ja. Du und ich. Mhm. Und ich kann mich noch an die Farbkombi erinnern. Die Farbkombi war sick, weil wir haben diese Beast Outline, glaube ich, gehabt. Mhm. Auf grauem Füllen und schwarzem Hintergrund. Gell? Genau das war das. Die war's. Ja. Sick, sehr sick. Ich habe allerdings verkackt, weil da ist ja so unten nach dem Rot auf der S-Bahn kommt der weiße Streifen und dann kommt Grau. Mhm. Und ich dachte mir, okay, ich muss nicht bis ganz unten malen, so, weil da ist ja eh überall der Steig, also so der S-Bahn-Steig und fürs Foto reicht's und so und wollte halt irgendwie Zeit und Platz und alles sparen und ja, das sah dann irgendwie nicht cool. Also ich habe auch leider gar kein Bild mehr. Ich bin da echt ein bisschen behindert, was das angeht. Ich habe nie Bilder von irgendwelchen Sachen. Vielleicht in dem Fall auch ganz nett, aber ich glaube, ich habe noch auf der Festplatte was. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Aber ich weiß, was du meintest. Weil ich habe nämlich die Fotos gemacht so und ich habe es halt von der anderen Seite gemacht, quasi da, wo kein Bahnsteig ist. Ja. Und da hat man es halt voll gesehen. Ja, das sah richtig wack aus. So. Aber die Aktion an sich war ein geiles Erlebnis. So, erst mal S-Bahn malen. Ich hau jetzt raus. Das war da hinten bei dir die Ecke, gell? Ja, ja. S1-Jahr, Rottgau-Weißkirchen. Nee, Rottgau-Weißkirchen. Rödermark oder Roden, genau. Und das Yard ist schon echt behindert, weil hinterm Yard ist oben so eine Brücke und da fahren auch immer die Cops lang so. Und da haben wir irgendwie erst so ein bisschen gecheckt, ne? Und sind dann runter und dann gibt's auch Kameras und wir sind rein und ich weiß nicht, ich habe mich nicht so gut gefühlt, um ehrlich zu sein. Ich fand, das war alles so ein bisschen überhastet. Komm, lass einfach schnell das Ding malen. Und gerade eben der dritte Kollege, der so ein bisschen immer auf Druck aus ist, sage ich, der da dabei war, das hat mich schon so ein bisschen gestresst und ich habe mich nicht wohl gefühlt. Bei allen anderen Aktionen, ob es jetzt Regio oder sonst was malen war, das war immer cool. Aber die S-Bahn da hinten, weiß ich nicht. Und dann ja, auch, ich weiß auch noch, ich war auch so, der hat mich echt auch gestresst. So, der hat voll Unruhe reingebracht. Ja, genau, übelst. So, hat er so gezögert, glaube ich, also wollte nicht ran, dann doch und dann war er irgendwie als erstes fertig und dann hat er uns voll gestresst. Genau, und dann war er voll laut und so. Ja, ja. Da rausgerannt und dann die Dosen im Wald gebiggert, auch nicht gut gebiggert. So, das war, fand ich, irgendwie hatte er auch ein dummes Gefühl und dann saßen wir eben noch am Bahnsteig im Prinzip. Wir haben uns dann an den Bahnsteig gesetzt, von dem Yard, wo wir gemalt haben und haben halt auf die Bahn gewartet, die dann danach fährt irgendwie und das Warten war sau ekelhaft, weil ich meine, klar, wir hatten nichts dabei so, aber wir haben gerade die Kiste gemalt, die da hinten steht und irgendwie hat man uns das bestimmt auch angesehen und das war schon, ja, war schon abgefahren. Ja, aber ist ja alles gut gegangen. Alles super, ich habe halt nur aber krass, Foto. Dass du dich da so dran erinnerst. Ich erinnere mich da nicht mehr so dran. So. Ich erinnere mich an echt viele Stories, auch kleine Anekdote. So, ich habe mal mit meinem ersten Crew-Kollegen eine Action gemacht. Da haben wir auch einfach so ein Chrom-Ding gemalt und es war so ein Line-Spot von so einer Firma, ne? Und wir malen. Und auf einmal, so, geht rechts neben uns an der Wand, war so eine Tür und auf einmal geht die auf. Oh, und es war halt so komplett dunkel und dann gingen so Strahler an. Und der Typ war, wir sind halt so schnell weggerannt im Prinzip, aber auch nur bis zum Zaun von dem Gelände. Mhm. Und dann haben wir uns da im Prinzip, und an dem Zaun oben waren halt Lichter, die das Gelände bestrahlt haben, aber die haben nicht nach unten geschienen, sodass wir im Dunkeln saßen. Wir saßen wirklich komplett im Schwarzen und die Lichter haben die Wand angestrahlt, die wir gerade gemalt haben. So, okay. Und dann kommt da halt so ein Security raus und macht eine Kippe an, ruft seinen Chef an, meint so, ja, hier, hör mal, es waren welche da, scheint noch frisch zu sein, stinkt noch, aber ich habe das Licht angemacht, oder nee, ich mach gleich das Licht an, aber hier ist keiner mehr, so, sonst hätte ich die gesehen. Ach krass, okay. Aber hat er euch safe gesehen? Wisst ihr? Der hat uns nicht gesehen, der hat uns auf gar keinen Fall gesehen. So, wir haben gehört, dass er die Tür eben aufschließt mit dem Schlüssel, dann sind wir direkt im Prinzip bapp gebiggert, nur hinten ins Gebüsch, so, und auch, nee, eigentlich nicht ins Gebüsch, so vor den Zaun, aber dadurch, dass wir halt im Gegenlicht saßen, haben wir halt echt Glück gehabt, dass er nur krass ins Schwarze geguckt hat. So, und dann raucht er die Kippe fertig so und geht rein. Wir springen über diesen Zaun in so ein fucking Dorn-Dings rein, rennen über die Gleise und auf einmal macht so wapp, wapp, wapp, wapp. Dann gehen so vier richtig krasse Strahler an, Alter, von oben, die halt wirklich das ganze Ding ausleuchten. Und dann haben wir uns da hinten halt irgendwo bei den Schienen gebickert und 2 Minuten später kam halt noch ein Security-Auto und 2 Polizisten-Autos vorbei und ja, wir haben es eine Woche später aber fertig gemalt. War das da in Filbel? Ja, genau. Ja, ich erinnere mich. Und dann haben wir tatsächlich irgendwann später, dann ein paar Monate später, nochmal den Spot gemalt, weil wir halt wussten, wo es ganz gut über den Zaun geht. Ja. Und dann haben sie es ein paar Monate später die komplette das Ding gestrichen. Ja, das habe ich auch gesehen. Ja. Naja, ich hoffe, das wird jetzt nicht zu Problemen führen, aber das war halt eine Story bei einem Freund gerade. Ach Quatsch, alles fiktiv hier. Alles fiktiv, was ist. Das ist alles zugesendet worden, das haben wir nicht erlebt. Wir erzählen nur aus der Ich-Perspektive. Subscribers und so. Ja, hast du irgendeine witzige Anekdote? Ich finde, wir können uns unsere Highlight-Story, finde ich, sollten wir uns auch für einen Highlight-Moment auf, weil Bijan und ich, wir wurden tatsächlich einmal zusammen geballert wurden dafür auch verurteilt und das. Nein, wir wurden nicht verurteilt. Nein, wir wurden nicht verurteilt. Egal, das erzählen wir ein andermal, das wird eine ganz große Geschichte. Und nein, so groß ist die doch gar nicht. Was hab ich denn so? Was war denn die crazieste? Nee, die crazieste will ich nicht erzählen. Ich erzähl mal die letzte. Das war in Trier. In Trier, wir laufen nach dem Jam, wir laufen da rum und haben halt einen Spot gesucht, wollten ein bisschen taggen, ein bisschen trinken, so einfach mal durch die Stadt ziehen und so seine Pissnoten wie so ein Hund in der Stadt hinterlassen, wie es halt so ist, ne? Und da war ein cooler Spot so, da hat auch der eine, der da wohnt, hat da schon ein geiles Bild gemalt und wir dachten so, Alter, das sieht gut aus, das sieht aus, als hätte man hier Zeit. Mhm. Für ein Throw-Up zumindest, so zwei Minuten. Alles klar, wir gehen so ran, dann sehen wir, okay, da kommt einer um die Ecke, ah, keine Ahnung, ja, chillen wir mal kurz noch so, haben wir so komisch mitten auf der Straße gestanden, so drei Jungs und so, hä, irgendwas ist hier seltsam. Und dann war der eine Typ, der für uns gecheckt hat, so, der kannte dann den, der um die Ecke kam und wir so, Alter, okay, der kennt den, zack, keine Sekunde gezögert, direkt ran an die Wand. Mhm. Vorgezogen, ich habe schon geschafft, auch so Schravo-mäßig zu füllen, so, die anderen zwei waren beim Vorziehen gerade so noch fertig geworden. Und dann kam ein Auto. Mhm. Okay, wir sind dann, muss ich so vorstellen, das war so eine Wand mit so einem riesen Tor in der Mitte und dieses Tor hat zu so einem Garten geführt, das war so ein öffentlicher Garten, das war also offen, das Tor. Und wir sind dann in dieses Tor rein, sind in diesem Garten gelandet, haben gewartet, bis das Auto vorbei ist, nichts passiert, alles cool, wir kommen raus, auf einmal steht da so direkt vor uns so ein fetter, besoffener Typ in Lederhosen so und guckt uns so an, mit den Armen so in die Hüfte gestemmt, so wie so ein Superman, steht er so da und sagt so, ich finde das jetzt aber nicht so d'accord, was ihr hier macht. Der war so Anfang 30 oder so. Mhm. Und also so ein echter, also so ein richtiger Spast, ey. Also sorry für den Ausdruck, aber der war echt ein Vollidiot, so. Und dann, wir denken nur so, Alter, Scheiß, jetzt fuckt er uns hier ab, so. Und dann sind wir halt weggegangen und dann zückt er halt direkt das Handy. Und dann, ab dann, weißt du, so alles ja, da, der zückt ja, sein Handy, komm, ja. Wir rennen, Alter, kein Bock, ja. Dosenbiggern, ja. Weg, so. Und das war halt scheiße. So, dann sind wir weg, haben die Dosen gebunkert, haben uns aufgeteilt, wir waren irgendwie 6 Leute oder so. Wollt ihr alle malen, ja? Nein, 3 haben gemalt, die anderen haben nur gechillt und gesoffen. Mm, so. Mm. Und dann haben wir uns aufgeteilt, so, dann war ich alleine in der Stadt, in der ich mich nicht auskenne. So. Dann habe ich durch Zufall 3 andere Jungs kennengelernt, die auch da waren, die kannten sich auch nicht aus. Also sind wir einfach mal zu viert in der Stadt rumgestapft so, und hatten keine Ahnung, wo die anderen sind. Akkus waren alle fast leer, so, also wirklich Worst-Case-Situation. So, dann haben wir es irgendwie geschafft, uns wieder zusammenzufinden. Und in der Zeit sind 2 Stunden vergangen. Dann haben wir gesagt, alles kommt, klar, lass zurückgehen, die Dosen holen und dann abziehen. So. Dann sind wir zurück, sind nochmal an den Bildern vorbeigelaufen und wer kommt um die Ecke? Dieser betrunkene Typ, Alter, der ist die ganze Zeit da im Kreis gelaufen. Krass. Und hat gedacht, wir kommen wieder und malen das zu Ende. So. Aber er hat nicht die Bullen gerufen, von der Polizei war keine Spur. So. Okay. Und er hat uns aber nicht wieder erkannt, der hat uns sogar noch darauf angesprochen, ey, habt ihr hier so Leute rumrennen sehen? und ich denke so, Alter, du bist ein Spaß. Also, nee, alles klar, ja, wir sind dann wieder weggegangen. Ja. Und das war's dann auch schon, aber ey, ich habe so einen Hass gehabt, das ist so... Hast du noch fertig gemalt irgendwann? Nein, hab ich nicht, das steht jetzt da unfertig, so ein Ding. Aber wenn ich das nächste Mal da bin, mach ich's fertig, so. Ich habe auch tatsächlich noch nie ein Bild unfertig stehen lassen. Ich habe auch immer darauf geachtet, tatsächlich habe ich eine Kiste nicht fertig gemacht in meinem Leben und diese Throw-Up. Ansonsten habe ich bisher alles immer fertig bekommen in meinem ganzen Leben. Ja. Und ansonsten halt noch ein Sportsmal hin und fertig machen, aber... Genau, ja. Ja, ja, witzige, witzige, nette, unterhaltsame Story. Mensch. Also wie ihr merkt, Bija und ich, wir haben auch so eine leichte illegale Vergangenheit. Bei mir war es ja echt nur leicht. Ich habe nicht viel gemacht, vielleicht 100, 150 Bilder. Was jetzt erstmal viel klingen mag, aber im Prinzip ist das nicht viel gewesen und weiß nicht, irgendwann einfach habe ich keine Lust mehr gehabt, illegal zu malen. Mir war das irgendwie zu viel, auch gar nicht, weil wir gekascht wurden oder sowas, ich meine, man hat immer mal Pech, sondern einfach Hallmalen hat mir mehr Spaß gemacht und so, dann hat das überwogen und dann seitdem male ich, glaube ich, habe vielleicht noch einmal so ein illegales und vielleicht nochmal irgendwann so ein halblegales gemalt, aber die Motivation ist irgendwie raus, man wird auch älter und so früher mit 17, 18, 19, 20, 21, so, das waren die geilsten 4 Jahre überhaupt, alles irgendwie gemalt, nachts in der Stadt gewesen, alles vollgetaggt, auf alles geschissen so und heute nicht mehr so. Ja, ich finde es halt schon geil, wenn man so durch die Stadt fährt und man sieht so ein Tag und auch mal ein Bild irgendwie. Voll, so. Das finde ich schon geil. So. Ja, und auch gerade mit ein paar Homies einfach so das Ganze machen und es ist schon immer witzig gewesen. Ja, muss nicht mal Homies sein. Also ich war auch die meiste Zeit, also die meisten Sachen habe ich eigentlich alleine gemacht. Da hatte ich viel mehr Sicherheit auch so. Das war mir so, ich war da so ein Perfektionist irgendwie auch. weil ich hatte dann immer, wenn ich mit Leuten war, hatte ich das Gefühl, ich muss auf die aufpassen, weil ich mir nicht sicher sein kann, dass die halt auch keine Scheiße machen. Es gab so zwei, drei Leute, da, denen habe ich vertraut, so, da wusste ich, die ticken genauso, da lief das auch. Aber bei anderen war das immer so, keine Ahnung, so. Und das hat mir auch irgendwann etwas das Genick gebrochen, so, dass ich mich breitschlagen lassen Ja, da fand ich, da gibt's zum Beispiel echt einen großen Unterschied. So, beim Illegalen ist wirklich eine Frage, mit wem malt man. So, im Legalen habe ich ja vorhin gesagt, meine Stellung eher so, von wegen, jeder kann mit jedem malen. Aber beim Illegalen fand ich es auch immer teilweise fragwürdig, wenn irgendwie neue Leute dabei waren. Man kannte ihnen nicht so, wie reagieren die in Stresssituationen, holt der ein CS-Gas raus, fetzt er den Typen oder rennt oder packt er sogar aus am Ende so. Ja, ja, genau, das ist halt das Ding so. Nennt er deinen Namen? Ja, das weiß man halt nicht. Und das kannst du halt auch nur wissen, wenn du halt der Person, mit der du malst, halt auch komplett vertraust. Du kennst die und hast im schlimmsten Fall schon mal so Situationen durchlebt und weißt, wie die reagiert. Dann wird das, dann verfestigt sich das ja. Aber ich mal auch, also ich habe letztens einen Train gesehen vom Zucker malt der. Der hat geschrieben, ich sprühe nur mit Homies. Und das fand ich sehr treffend, fand ich ziemlich cool. Ja, sehr gut. Ja. Da habe ich mir aber gedacht, ey krass, ich würde dich gerne kennenlernen und würde auch gerne und mit dir Homie malen, sein. Alter. Genau, ich würde gerne Homie werden. Lass mal Homie werden. Also Zucker, wenn du dich, wenn du das hörst, meld dich, wir machen Kiste. Ja, ja. ich fühle mich so ein bisschen leer geredet. Ja. Also wir haben, glaube ich, jetzt echt viel gesprochen. Ich würde noch sagen, jeder haut einfach nochmal so einen Tipp des Tages raus. Einfach, was ist so dein Tipp? Was willst du den Leuten am Ende der Sendung noch mit auf den Weg geben? Also was will ich euch am Ende Weg geben, auf den Weg geben? Quasi die Moral von der Geschichte oder was? So ein Tipp des Tages. Es kann eine gute Netflix-Serie sein oder ein gutes Lied, das du gerade hörst oder weiß nicht, ein schönes Café. Ja, ich bin heute eher so, ich bin ein bisschen spiritueller heute. Deswegen würde ich so eine kleine Weisheit von mir auf den Weg geben vielleicht. Ja. Oder ja, einfach so, wie ich denke, wie es vielleicht easier ist. Und zwar ist auch ein Zitat quasi von Sweet Uno aus Heidelberg. Der hat in seinem 5 Minutes mal gesagt, immer schön locker bleiben. Und das finde ich einfach auch. Sorry, falsch, es war immer schön fresh bleiben. So war's immer schön fresh bleiben. Genau, ja. Und das betrifft Style so wie seinen Lifestyle. Und das habe ich damals gehört und das geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Und wenn mich einer fragt, wenn mich einer sowas fragt, wie du mich gerade gefragt hast, dann kommt mir das halt als erstes in den Sinn. Also auf dahin immer schön fresh bleiben. Immer schön fresh bleiben. Ja, finde ich sehr passend. Ich habe mich jetzt gerade hier an so einen Kühlschrank, mein ganzer Kühlschrank ist voll mit Stickern und Bildern und sowas. Und da ist so eine Karte, ich weiß auch gerade gar nicht mehr, wo ich die her habe. Auf jeden Fall steht einfach nur drauf, alles, was ich jemals wollte, war alles. Ja, das kenne ich. Und ja, denkt mal drüber nach. Ich würde sagen, wir machen Schluss für heute. Es hat mir mega Spaß gemacht, mit dir zu schnacken. Wack? Fandest du es wack? Traurig. Ich bin ein bisschen traurig, aber ich habe mich auch leer geredet, ja. Ja, ich finde, es war aber sehr cool, weil wir sind fast so bei einer Sache. Also klar, wir haben ein bisschen über das und das, aber wir hatten jetzt nicht zu viel, worüber wir gesprochen haben. Und deswegen seid wieder gespannt auf nächste Woche oder auf das nächste Mal, einfach auf Episode 2. Jetzt den Jingle von. Nee, nicht von. Verkackt, Junge, du hast so verkackt. Ja, Alter, aber du hast mitverkackt. Egal, das üben wir. Beim nächsten Mal wird's besser. Und wenn's wieder heißt. Nee, jetzt habe ich es gerade weggelegt. Sorry, nicht die Pointe irgendwie. Nee, da bin ich raus. Will ich mich klar von distanzieren. Wir machen das nächste Woche einfach besser. Hab mich gefreut, Bijan. Mich auch, Fabi. Und ja, hau rein, Mann. Dann ich wünsche dir viel Spaß beim Klassentreffen und wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn es heißt. Nein, immer noch nicht. Nein, du kriegst ihn heute nicht mehr. Verpiss dich. Alles da. Gut, Digga, hau rein. Alright, Mann. Peace. Lass ihn. Ciao. Thank you.